Kannst du das lesen, was hier steht? Demokratie. Und weißt du, was Demokratie ist? Nö. Hallo Demokratie. Auf der Suche nach der Demokratie. Ich kann Ihnen erklären, was Demokratie ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Demokratie bei einigen da endet, wo also einmal pro 4 Jahre zur Wahlkabine der Weg geschaffen wird. Selbst das ist nicht für alle möglich. Und auch Rassismus, aber Deutschland nicht Demokratie 100%. Worte Demokratie ist gefährlich Worte für die Migrantinnen oder für die geflüchteten Frauen von meinem Land zum Beispiel. Sollte aktivieren, hier zu diesem Forum hinzuzukommen und sich eingeladen zu fühlen, mitzureden zum Thema Beteiligung und ich. Demokratie vor Ort. Dass man sich wirklich real und live und vor Ort sich gegenübersitzen, sich austauschen kann. Zusammenschluss von Akteuren und Wissenschaft. Und stärker ist, wenn man mit einer Stimme spricht. Frauen stärken und mutig einen machen. Einen Weg zu finden, zu kommunizieren, den alle verstehen. Gut vernetzt und übereinander erstmal Bescheid weiß. Stadtentwicklung von unten auch zu betreiben. Aktive Solidarität, politische Öffentlichkeit. Diese Denkräume haben. Zugang zu kulturellen Bühne zu ermöglichen. Etwas hervorzurufen, was man einfach mit dem Leipziger Osten gar nicht auf den ersten Blick so verbindet. Wir möchten jetzt gern mal so in die Öffentlichkeit gehen, weil wir halt das Gefühl haben, es geht eigentlich eben nicht nur darum, dass wir vor Ort Menschen beteiligen, sondern dass wir auch mal drüber reden, wie Beteiligung eigentlich auch noch wirksamer werden könnte, vielleicht wenn mehrere zusammenkommen. Für mich stellt sich irgendwie die Frage auch immer, zu welchem Thema und mit welchem Ziel. Und ich glaube, das hängt auch mit diesem Wie zusammen. Also Beteiligung ja, aber also wie kann es auch funktionieren für die einzelnen Menschen in ihrer Lebenswelt so? Welche Interessen sind überhaupt vorhanden? Wie lädt man ein? Welche Themen setzt man oder wie fragt man danach? Welche Sprache wählt man? Ja, ich würde da gerne aus Sicht der Leipziger Ecken kurz nur eine Andeutung machen, weswegen halt wir auch hier sind, dass wir halt gesagt haben, okay, genau diese Zentren und diese Punkte, die Knotenpunkte, wo Menschen sich treffen, sind ja im Grunde Akteure, die hier im Stadtteil Räume haben oder Aktionen machen, Projekte machen, was auch immer. Und es bräuchte unserer Meinung nach eigentlich, um zu filtern, was gibt es eigentlich für Bewegungen in der bei den Menschen, die hier leben oder auch bei den Kindern, eine gute Koordination dieser Akteure. Und Möglichkeiten zu geben, dass Leute, ohne dass jetzt was von oben kommt, Räume haben, Möglichkeiten haben, Projekte zu machen, Strukturen zu gestalten, ohne dass sie daran nur beteiligt werden, sondern im Sinne dessen, dass sie das eigentlich auch selbst organisieren und gestalten. Was ich im Leipziger Osten sehe, ist, dass wir eigentlich eine ganz sehr stark fragmentierte auch Akteurslandschaft haben. Das heißt, es gibt viele Künstlerprojekte, Kunstprojekte, es gibt viele soziale Projekte, die so Gemeinschaft fördern, aber es gibt dann auch viele sozusagen, die gar nichts voneinander wissen. Es gibt viele Neuankömmlinge, es gibt die migrantische Szene. Ich beobachte, dass es gar nicht gut vernetzt und teilweise auch völlig nebeneinander hergeht. Die Frage ist, will man da was ändern? Was will man ändern und wie schafft man das? Jetzt zum Beispiel einen selbstverwalteten Park oder so, ich glaube, da gibt es viele Akteure, die dann nicht dagegen wären und die da das auch mit unterschreiben würden. Aber ich glaube, da sehe ich so ein bisschen den Punkt, das dann in die Stadt reinzutragen. Man braucht halt die Stärke von der Lobby, die man da erzeugt, um dann halt tatsächlich so etwas durchdrücken zu können. Also das eine würde ja das andere voraussetzen. Ich glaube, man braucht erstmal diese Gemeinsamkeit, weißt du, einen gewissen Grundkonsens. Wir brauchen so selbstverwalteten Räume. Die Stadt muss sowas auch zur Verfügung stellen, inklusive Ressourcen. Und ich glaube, um überhaupt da eine Lobby hinzukriegen, muss man erstmal irgendwie sich zusammenfinden. Jetzt kommt die Stadtfarm. Die Stadtfarm. Ein Plädoyer für den Erhalt der Stadtfarm. Also ihr sucht ein neues Grundstück und ihr sucht Unterschriften für den Erhalt. Umso mehr Unterschriften, umso besser, weil Stadt Leipzig ist der Meinung, ach, ihr werdet sowieso nicht angenommen, die Leute wollen euch gar nicht, also macht doch das Ding zu, Feierabend. Aber wir haben über 400 Unterschriften bis jetzt und ich denke mal, das ist ein Zeichen, dass wir doch erwünscht sind hier. Also wir leben ja in einer Demokratie. Wir haben vorhin schon die Kinder gefragt, was ist eigentlich Demokratie? Und jetzt kommen einfach 400 Leute, die sagen, die Stadtform soll erhalten bleiben. Und das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wer entscheidet das eigentlich? ich glaube, dass wir merken, dass es sehr wenige selbstverwaltete Räume im Leipziger Osten gibt, wo eben auch eine Unterschriftenliste oder der Wille der Bevölkerung überhaupt umgesetzt werden könnte. Und ich glaube, das ist in einer gewissen Form ein Problem, weil zum Beispiel auch wurde erwähnt, dass dieses Parkbogen-Ost-Projekt sich nicht so anfühlt, als ob Beteiligung da gewünscht wäre. Obwohl man vielleicht auch drüber nachdenken könnte, ob man nicht irgendwelche Bildungs- oder Freiflächen- oder Kulturprojekte man auch da vielleicht anbinden könnte. Und wir merken ja aktuell, es gibt einen sehr großen Bedarf, dass Flächen gemeinsam geplant werden könnten, weil quasi etwas, was quasi Silvio oder andere Initiativen machen, ja eigentlich gelebte Demokratie ist. Ja, grundsätzlich denke ich, dass es sehr wichtig ist, sich breit aufzustellen auch und eben zu solidarisieren und ja, auch wirklich auch mal Leute aus anderen Bereichen oder wirklich aus dem Quartier auch dazu zu holen oder überhaupt auch mal zu schauen, was eigentlich die Bedürfnisse sind. Also das ist ja auch in unserem Projekt, was uns motiviert hat, das überhaupt auch zu machen. Also man muss ganz viel kommunizieren, ganz viel reden, ganz viel zuhören und sich ein bisschen einlassen auf verschiedene Standpunkte, auf verschiedene Ansätze und verschiedene Motivationen. Und man muss versuchen, in so einem Netzwerk das Ganze dann zu vereinen zu einer einheitlichen Meinung, die man nach außen vertritt. Und auch wirklich zu gucken, wer kann ein guter Partner sein und mir auch den Rücken in solchen Situationen stärken. Ne? Also es macht halt dann schon einen Unterschied, wenn man eine gewisse Institution, die eine breite Anerkennung hat, eine politische Anerkennung hat, im Rücken hat, beziehungsweise auch Personen des öffentlichen Lebens, ne? Also denen auch wirklich noch ganz anders zugehört wird. Und deswegen ist es wichtig, eine Rhetorik zu finden, die inklusiv ist, die alle Leute einschließt und die nicht durch ihre Begrifflichkeiten schon Leute abschreckt. Und das ist ein Weg, mit dem wir bei Stadt für alle in Nürnberg relativ erfolgreich waren. Ein Weg, den ich für essentiell erachte in der Stadtentwicklung. Und da wäre vielleicht auch die Frage, ob man vielleicht nicht einen konstruktiven Vorschlag der Stadt in irgendeiner Form auch unterbreiten könnte, die sich eben auch mit einer dezentralen Stadtteilkulturzentrum, was eben auch nicht nur versucht, eben Kultur zu machen, sondern auch eben die Bedürfnisse der Bewohnerinnen schafft, aufzunehmen und auch mit denen weiterzuarbeiten, um auch eine Form von Beteiligungskultur zu schaffen. Also ich bin zuständig für den Stadtteil und Soziokultur im Kulturamt. Das eigentliche Problem ist natürlich, dass viele Themen berührt werden und leider eine Förderung in so einer großen Stadt wie hier alles so versäult ist. Ne? Die Soziale ist das Sozialamt, das Amt für Stadterneuerung mit dem Quartiersmanagement, was wir hier haben. Gut, das ist Querschnittsamt, das Kulturamt, das Kulturelle, dann noch Amt für Jugend, Familie und Bildung, den Jugendbereich. Aber diese Beteiligungsdinge, die notwendig sind, die haben wir in diesem Jahr die Chance mit dem Jahr der Demokratie, dass da ein paar Projekte gefördert worden sind, so fachübergreifend. Aber dazu bräuchte es wahrscheinlich, rede ich wieder von Modellprojekten, aber am Ende ist es ein Modellprojekt, was von der Politik getragen würde, wo dann den Ämtern wieder gesagt wird, also was die Politik mittragen würde, wo den Ämtern der Auftrag geben wird, ihr müsst das jetzt mal amtsübergreifend unterstützen, weil das ist jetzt selbst der Wille von uns Mitarbeitern auf der Ebene, die mit den Vereinen zu tun haben und mit den Bürgern zu tun haben, reicht natürlich leider nicht aus, um das Gesamtamt zu unterstützen. Vielen Dank. Ich möchte auf jeden Fall Kontakte austauschen und dich einladen zu uns. Und wir brauchen so starke, mutige Frauen. Ja, ich immer frei. Abend, jeden Tag Abend. Ja, meiner Meinung nach Feierabend und Samstag. Ich fand es sehr schön, welche Situation sich hier gerade ergeben hat zwischen Latifa und Daria, die sich jetzt spontan verabredet haben. Und um den Bogen zu dem, was wir vorher besprochen haben, zu spannen, ist es sehr wichtig, hier im Stadtteil, besonders im Leipziger Osten, wo ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Interessen aufeinander treffen, die Stadt dann halt an manchen Stellen einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen und irgendwie Politik auf die Straße zu tragen und die Straße auch eben zu einem politischen Raum zu machen. denke, wir sind aktuell an einem Stadium, wo wir eigentlich über jeden Einzelnen froh sein müssen und individuell mit diesen Personen arbeiten, sodass sie zu Multiplikatoren einer Sache werden und sich auch beteiligt und ernst genommen fühlen. Hat sich das gelohnt?